und herzlich willkommen zur dritten Episode der zweiten Staffel von Plotsprenger. Ihr Schwänze. Wie man schon hört, mit mir hier im Studio Domi, der heute eigentlich nur zur Subversion und Anarchie aufgelegt ist und zu sonst nichts. Er hat sich auch geweigert, die Einleitung zu übernehmen. Ja. Nein. Ich muss ja immer widersprechen. Ich denke, es wird ein sehr anstrengender Tag heute und wir haben vor, sehr viele kurze Episoden aufzunehmen. Möglicherweise werden dies die schlechtesten Plotsprenger-Episoden aller Zeiten. Wahrscheinlich, aber braucht man auch mal. Richtig, man muss erstmal ganz am Boden ankommen, um sich dann wieder zu den Sternen aufzuschwingen. Und mit Sternen sind wir schon genau im Thema, nämlich bei Serien. Wie verbindest du das mit Sternen? Wolltest du nicht Star Wars als Serie vorstellen? Ja gut, Star Wars, es gibt bisher ja nur eine große Serie, das sind ja die Clone Wars. Das ist ja diese 3D-Animationsserie, jetzt bringen sie ja auch nach dem Kauf, also dem Verkauf an Disney, bringen die ja jetzt auch mehrere Serien, unter anderem mit Boba Fett, glaube ich, und Han Solo wollen sie da eine Serie machen. Und ich nehme jetzt auch mal die Filme als Serie und die haben mir immer bei den Grundkonzepten für die Star Wars Kampagne immer sehr gut geholfen, weil ich mich immer grob an diesen Konstellationen orientiert habe, mir ein paar Ideen rausgenommen habe und jetzt spielen wir ja gerade in der Zeit, wo die alten Filme anfangen und dann kann man das schön überschneiden lassen. Ja, und Star Wars ist ja so von der Grundkonzeption, vom Story-Konzentrat her quasi, eigentlich eine Heldenreise. Also so. Ja, so. Und das ist. Der Aufstieg, der Fall und was nicht alles gibt. Immer bitte. Genau, und konfrontiere deine Heldencharaktere immer grundsätzlich mit so vielen Problemen wie nur irgendwie möglich und wenn sie denken, es geht nicht mehr, dann haust du ihnen noch ein Problem rein, bevor es besser wird. Genau, so mache ich das ja auch. Und immer. Am Ende hat sich der Charakter irgendwie entwickelt. Also das. Ich finde die Parallelen zum Rollenspiel und gerade die Plotstruktur-Parallelen kann man bei Star Wars ziemlich gut aufgreifen. Ja, ich meine, das basiert ja eigentlich alles darauf. Wenn man davon ausgeht, man spielt eine Standard-Heldentruppe. Ich meine, man kann ja auch verschiedene Konzeptionen haben. Kann sie theoretisch auch auf Alderaan, als es noch existiert hat. Kannst ja auch so ein politisches Spiel machen, weil es auch verschiedene Adelshäuser gibt und sowas. Kannst auch auf Star Wars ausgelegtes Game of Thrones zocken. Und es ist halt auch ein, zumindest für Science-Fiction und Science-Fiction-basierte Fantasy-Fans ein super Setting. Ja, das stimmt schon. Einfach. Da kannst du alles machen. Du kannst auch irgendwelche Gadgets oder sowas als Inspiration für andere Systeme benutzen. Ich bin in Star Trek nicht so drin, kann man das da auch? Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Trekkie. Ey, Trekkies, kann man damit auch so viel machen? Die sagen jetzt bestimmt ja. Ja, stimmt. Seid bitte ehrlich. Seid bitte ehrlich, okay? Also schreibt das mal, wenn ihr irgendwie Trekkie seid oder so, schreibt das mal in die Comments, das würde mich mal interessieren. Ich bin in Star Trek überhaupt nicht firm, ich kenne Captain Kirk, Captain Picard und Khan. Das war's. Und Scotty. Spock, genau, Spock. Man kennt ja doch mehr, auch wenn man nie eine Episode gesehen hat. Ich habe wirklich noch keinen einzigen Star Trek Film gesehen. Ich habe irgendwann früher mal Raumschiff Enterprise geguckt, als das auf Sat.1 lief, also ich schätze mal Ende der 90er Jahre oder sowas und habe nichts mehr im Kopf. Ja, entschuldigen, ich muss mal fürs Rotzen, ich bin ein bisschen erkältet und verkatert. Ja, wie immer halt. Wie immer halt, wir haben ganz normale Studiobedingungen hier. Ja, Technik funktioniert. Tommy, welche anderen Serien haben dich denn auf welche Weise beim Rollenspiel inspiriert? The Walking Dead. Also, The Walking Dead, vor allem, weil ich da die soziale Komponente total beeindruckend finde. Mhm. Also, da muss ich sagen, eher der Comic als die Serie. Also in der Serie ist es ja alles ein bisschen zurückgefahren. Das ist ja im Comic viel, viel krasser, finde ich, oder nicht? Du liest die Comics ja auch. Ich finde, ich kannte erst die Serie und habe danach die Comics gelesen. Ja, auch, da haben mich einige Dinge sehr überrascht. Also zum Beispiel Spoiler. Die nächsten 3 Minuten nicht zuhören. Davon kriegen wir noch jede Menge von Spoilern. Ja. gerade der frühe Tod eines der wesentlichen Protagonisten. Shane. Genau, im Comic hat mich extrem überrascht. Auch sein Ableben hat Carl völlig anders charakterisiert. Ja, das habe ich auch total gewundert. Die sterben einfach alle an verschiedenen Stellen. Aber manche später, zum Beispiel Dale stirbt in der Serie deutlich früher, als er es im Comic tut. Der stirbt. Wobei ich es an der Serie ja auch gut finde, dass sie sehr viele Sympathienträger und sehr viele Protagonisten oder Teile der Protagonistengruppe verheizen. Ja, klar. Finde ich auch super. Ich meine, es ist ja auch ziemlich krass. Ich habe jetzt mal die letzten Comics gelesen. Also ich glaube, es geht jetzt bis 107. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass ich so weit bin. Ich glaube, ich habe 5 Hardcover-Bände gelesen oder so. Ah, oh, Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, ich lese nur die Englischen. Also die sind ja die kommen ja pro Monat immer. Ist ja so monthly supply quasi. Muss mir nachher mal den Link schicken, wo du die besorgst. Ja, ich kaufe mir die, ich bestelle mir die aus Amerika. Ja. Jeden Monat ein Amazon.com-Paket. Ja. Ich weiß. Ein Paket ist ja eigentlich so ein flaches Ding. Brief nennt sich das. Ja. Und da zum Beispiel war ich dann sehr verwundert, als ein Charakter, der relativ von Anfang an dabei ist, dann plötzlich im 104. Band oder so stirbt. Mhm. Und er hat's verdient. Ich mochte den nie. Nein, es ist nicht Rick. Oder Nick? Rick war das, glaube ich, ne? Der Hauptprotagonist. Vater von K. Wie heißt du nochmal? Rick oder? Ja, der heißt Rick, glaube ich. Rick, oder? Ja, ich will mal mit Nick sagen. Ich finde den einfach, da kann man fürs Rollenspiel lernen, scheiß Protagonisten nerven einfach. Ich finde den auch nicht toll. Ich finde relativ gut, wie er sich jetzt so in den letzten, am Ende der zweiten Staffel, also ich habe die dritte Staffel noch nicht gesehen, oder die Episoden, die jetzt bislang raus sind. Die ist besser als die zweite. Ja, okay, dann muss ich vielleicht echt mal wieder reingucken. Aber ich war irgendwie nach dem Ende der zweiten Staffel ziemlich demotiviert. Gut fand ich nur, dass er sich zum Schluss so zum kleinen Tyrannen aufschwingt. Ja, ja. Und so einen richtigen Turn to the worse macht und irgendwie zum Antagonisten. Eigentlich schon. Und der Governor in der dritten Staffel ist ziemlich cool. Also der ist ein bisschen milder als im Comic. Konnten sie natürlich für die Serie nicht alles durchsetzen, das geht einfach nicht. Dann ist die Serie halt gleich mal indiziert oder sonst irgendwas, wird nicht im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, von denen seit dann reduzieren sie ja das Ganze. Weil ich mir beim Governor gar nicht sicher bin, ob er so. Also er wird als Antagonist präsentiert. Ja, ist aber gar nicht eigentlich so. Letztlich ist er ein ziemlich ambivalenter Charakter. Also ambivalenter als Rick. Ist halt grau, bis ist ein grauer Charakter halt. Die haben ja extra. Wir schweifen total ab, aber scheiß drauf. Es gibt ja auch ein Buch über den. Es sind so zwei Bände oder sowas, wo es darum geht, wie Philip Morris, so heißt er, glaube ich, irgendwie Philip auf jeden Fall, wie er dann zum Governor wird. Mhm. Und dadurch versteht man den Charakter viel mehr, wie er dann einfach auch handelt. Der ist auch ein bisschen Baller. Aber ich meine, wer ist in The Walking Dead nicht Baller? Na gut, also ist auch einfach die Situation, die einen Baller macht. Ja. Brainstorming, das hatten wir vorhin. Brainstorm. Genau. Brainstorm passt ja auch zu Zombies. Ja. Aber kommen wir zu einer anderen Serie, wo... Nein, ich habe ja noch gar nicht genau gesagt, was mich da jetzt so fürs Rollenspiel beeinflusst hat. Ich wollte gerade aufgreifen, aber dann erinnere mich gleich nochmal dran, dieser Wandel vom Protagonisten zum Antagonisten, auf den wollte ich nochmal eingehen. Also, ja, aber bitte erzähl erstmal, was dich so richtig inspiriert. Ja, weißt du, also ich finde halt Zombie-Chroniken und sowas, wenn die auf reines Hack-and-Slay ausarten, immer ziemlich öde, weil das kannst du mit all machen. Ich meine, da ist der Zombie ja nur... Entschuldigung. Da ist der Zombie ja nur so eine Art Platzhalter für irgendein anderes Monster. Du kannst dir auch sagen, ja gut, wir schlachten uns jetzt durch eine Horde Goblins. Ne? Du kannst ja auch quasi eine Zombie-Chronik mit Goblins machen. Nur halt ohne Zombies, sondern mit Goblins. Ich habe die Idee schon verstanden. Ja. Geht ja alles. Und da ist es halt viel cooler, wenn man halt dann wenn man so was Zombie-mäßiges spielt, zum Beispiel All Flesh Must Be Eaten oder einfach World of Darkness in Zombie, was es nicht alles gibt. Irgendwie kennt den Schmuh und damit halt einfach eher auf die soziale Komponente dann abgeht. Also das finde ich dann viel, viel cooler. Und auch er sagt, ja, was macht ihr jetzt? Wie wollt ihr euch jetzt davor schützen? Oder wie wollt ihr Essen finden und sowas? Ne? Ja, diese Survival-Phase in jeder Zombie-Chronik, das ist immer eigentlich das Spannendste. Das macht den Charakteren auch häufig den meisten Spaß, weil sie einfach in der Sandbox sitzen und irgendwas basteln können. Ja, aber muss ich manche echt dumm anstellen. Andere bauen ihre Charaktere schon relativ clever. Ich habe mal Spiele gehabt für eine Chronik, die ich vorher nicht als Zombie-Chronik apostrophiert habe. Und die hatten sich teilweise so vor, also war World of Darkness, hatten sich so Merits genommen wie MacGyver. Die konnten dann halt einfach aus ein bisschen Ducktape und einem alten Rohr eine Atombombe bauen. Ja, so ungefähr. Wobei eine Atombombe gegen Zombies wahrscheinlich jetzt auch nicht das Effizienteste ist. Na, die Explosion schon. Ja, aber du machst halt Landstriche unbewohnbar auch für die Überlebenden. Oder vor allen Dingen für die Überlebenden. Ach. Und was noch schlimmer ist als ein Zombie, ist ein brennender Zombie. Und was schlimmer ist als ein brennender Zombie, ist ein atomar verseuchter Zombie. Und brennt. Der auch noch brennt. Genau, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Hat der wahrscheinlich keine Arme und Beine mehr. Wir schweifen wieder ab. Ja, machen wir weiter. Ja, die Serie, auf die ich abspielte, das haben sich wahrscheinlich die Serien-Junkies unter euch schon gedacht, war Breaking Bad. In Breaking Bad... Oh, ich bin nicht über die erste Staffel hinausgekommen. Hat man das perfekte Beispiel, wie ein Charakter von Anfang an konzipiert ist, vom Protagonisten zum Antagonisten zu werden. Also ich meine, ich habe nur die erste Staffel jetzt gesehen, ich kann das nicht sagen. Der Charakter ist am Anfang mit seinem Lungenkrebs, also Walter White ist am Anfang mit seinem Lungenkrebs, seiner Familie, seiner Fürsorge, seinen finanziellen Problemen, einfach ein perfekter Mitleids- und Sympathieträger. Und im Laufe der Serie tut er immer mehr Dinge, weil er ja in den illegalen Drogenhandel verstrickt wird und dort auch irgendwie zu einer Größe werden möchte, tut er immer mehr Dinge, die ihn unsympathisch werden lassen. Bis er dann zum Schluss seine Frau tyrannisiert, seinen Sohn schlecht behandelt, immer mehr Entscheidungen trifft, die sogar andere Drogendealer nicht treffen würden. Mordkomplotte schmiedet, Leute vergiftet, Leute umbringt. Geil. Und so zum richtigen Antipathieträger und Antagonisten wird. Das finde ich ist, was man... Hast du das schon mal im Rollenspiel gehabt? Also ich kann mich nur mal dran erinnern, als ich meine Vampire-Gruppe geleitet habe. Und das war eigentlich, sollte eigentlich so ein Politikplot werden, so One-Shot-mäßig ein bisschen. Mhm. Und dann hat ein Spieler, ja, Spaß am Diablerieren gefunden. Und der ist dann zum Antagonisten geworden. Das waren dann quasi zwei Gruppen, er und der Rest. Ich hatte sowas schon geplant. Mhm. Also, dass ich Spielercharaktere, das habe ich mit den Spielern vorher aber besprochen, im Laufe der Handlung quasi umgedreht habe und von einem Gruppenmitglied zu einem Gegner gemacht habe. Das gab's schon. Und ansonsten baue ich sehr gerne Charaktere ein, die sympathisch wirken und gut funktionieren und später sich dann irgendwann, entweder im Laufe der Zeit oder sehr gerne auch mit einem Knall, als eigentlich die Urheber des Bösen darstellen. Mit einem Saddam? Ja, zum Beispiel. Saddam ist doch gar nicht so böse. Nein, ist er nicht, aber ich baue sowas vor allen Dingen auch als Spielleiter ein. Nur kurz zu sagen, ist der Spitzname von einem Charakter von Dennis. Der heißt eigentlich Faddam Saam, wir nennen ihn immer Saddam. Ja, ist ein Nosaurier in der Star Wars Chronik. Und ich habe irgendwann nicht mehr gewusst, was ich mit dem Charakter machen sollte, also habe ich ihn einfach ein bisschen brutaler werden lassen. Ja. Ja. Geht. Schaust so lächerlich aus mit den Kopfhörern. Fällt mir gerade auf. Mein privates Headset ist leider kaputt und deswegen trage ich jetzt ein ausrangiertes Headset vom Domi und sehe wahrscheinlich aus wie Idiot. Radiomoderator der 70er Jahre. Ja. Mhm. Aber ich muss sagen, in der Rolle fühle ich mich einigermaßen wohl. Aber weiter im Text, wir wollten heute ja kurze Episoden machen. Ich habe noch ein paar also eine Serie habe ich noch, die mich auch zum Thema Charakterentwicklung sehr, oder Charakterdarstellung vor allen Dingen, inspiriert hat, nämlich Justified. Boah, die kenne ich überhaupt nicht. Justified nicht zu kennen, ist ein gewaltiger Fauxpas. Es ist eine der besten Serien der letzten Jahre. Es geht um einen in Kentucky beschäftigten U.S. Marshal, Deputy U.S. Marshal Raylan Givens, einen modernen Cowboy, der regelmäßig Leute erschießt, but it's always justified. Ah. Daher, also das ist so die Interpretation des Titels. Interessiert mich nicht. Hm? Interessiert mich nicht. Erstens, man findet 100.000 Anregungen, wie man einen dauerhaften Antagonisten einbaut, Boyd Crowder, ein Jugendfreund von Raylan Givens, der auf der anderen Seite des Gesetzes steht, aber die beiden behandeln sich immer häufig respektvoll und verzichten, obwohl Raylan Boyd in der ersten Episode schon in den Bauch schießt, sie töten sich gegenseitig nicht. Ah. Sie versuchen es immer wieder, aber auch eher halbherzig. Sie brauchen einander, sind irgendwie aufeinander angewiesen. So wie eine gute Joker Heldengruppe. Und Batman. Vielleicht so ein bisschen, ja. So. Oder wie Willy Coyote und der Roadrunner. Was? Ja. Stimmt irgendwie. Zweitens findet man in der dritten Staffel, darüber habe ich auch einen Artikel bei Cyclopean Citadels geschrieben, meines Erachtens einen der am besten dargestellten Antagonisten, nämlich Carl. Oder Carls, ich glaube, er ist Carls, das ist ein Enforcer der Dixie-Mafia, der nach... Dixie-Klo-Mafia? Hast du doch gesagt gerade. Egal. Der nach Harlan County in Raylan Givens Revier kommt und dort den Oxy-Handel, also Drogenhandel, kontrolliert und gleichzeitig noch ein paar andere Geschäfte abwickelt. Irgendwie ist es gerade eher so ein kleiner Serien... Ja, was glaubst du, wieso ich diese Episode hier machen wollte? Serien-Podcast mit Empfehlungen an alle. Ja, ich finde das immer schwierig, weil meistens sind so Filme für mich eine Inspiration. Also sehr oft. Also irgendeinen Film gucke ich und danach, die Szene ist cool, die nehme ich mal auf. Lass mich kurz noch zu Justified kommen, dann reden wir über Serienadaption oder Charakteradaption. Szenenadaption oder Charakteradaption. Justified baut mit Carls einen richtig tollen Antagonisten mit coolem Gimmick. Der hat so eine Sleeve Gun, die er immer rausfährt und damit Leute schießt auf. Der hat seine persönlichen Dämonen. Der hat zum Beispiel in mehreren Episoden verschiedene Strichjungen auf Betten gefesselt, die man dann immer nur so ich glaube in der dritten Episode oder so ist es, da sieht man dann am Ende der Episode nur, wie er eine Schlafzimmertür öffnet und da drin liegt ein gefesselter, junger, nackter Mann auf dem Bett und die Tür schwingt zu und die Episode ist vorbei. So werden dessen Dämonen präsentiert. Später fängt er dann an, Oxy zu rauchen und zu spritzen und verfällt auch zusehends innerhalb der Staffel und findet dann auch am Ende ein Ende. Finde ich einen super Antagonisten, super Spannungsbogen in der Charakterentwicklung und einfach perfekt für eine Staffel. Ja. Und außerdem liefert Justified super Inspirationen, um Hillbillies darzustellen. Scheiß Rednecks. Also da gibt's auch eigentlich keine bessere Serie. Du wolltest gerade sagen, dass du häufig Szenen aus Filmen einfach adaptierst, die du dann einbaust. Ja, oder ummodel. Oder für sowas, keine für mich sind Serien aus zwei anderen Gründen eigentlich wichtig, nämlich erstens für Charaktere, also Charaktere, die irgendwie toll sind, die ich einbaue, so. weil ich es irgendwie für einen Plot sinnvoll finde, so einen Charakter an diese Stelle zu setzen. Und das andere sind aber Hintergrundinformationen. Also eine Serie, meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten, The Practice, eine Anwaltsserie, Vorläufer von Boston Legal, aber nicht humorvoll, sondern einfach richtig brutal, hart und realistisch. Da habe ich so viel über das US-Justizsystem gelernt. Wusstest du zum Beispiel, dass es einen Tatbestand Involuntary Manslaughter gibt? Unfreiwilliger Massenmord? Nein, Manslaughter, also Totschlag. Unfreiwilliger Totschlag oder Murder in the Third Degree oder sowas? Keine Ahnung. Also ich fände unfreiwilligen Massenmord irgendwie cooler. Unfreiwilliger Massenmord. Ist ein netter... Hat sich versehentlich auf den roten Knopf gesetzt und... Ups! Genau. Und also aus der Serie habe ich unglaublich viel in der Richtung genommen. Aus Sons of Anarchy habe ich sehr viel über Rockerbanden gelernt und bringe das gerne an, wenn es zum Beispiel bei Shadowrun in den Barons gegen irgendwelche Motorradgangs geht. Ja. Dafür benutze ich Serien. Weißt du, Hintergrundinfos, ich meine, ich leite ja im Moment nur Star Wars und Game of Thrones und da sind halt Wikis eher dann die Informationsquellen, zum Beispiel bei Star Wars oder sowas. Wenn ich bestimmte Ereignisse suche, wo ich die Helden mit einpflegen möchte, dann schaue ich mir die halt auf dem Wiki an. Ne? Oder lese das Buch, weil da gibt es ja meistens noch Bücher dazu, wechseln dann die Protagonisten aus oder sowas, dann mit den Helden und fertig. Naja, und aber Game of Thrones ist ganz einfach für, aber da ist, also Game of Thrones ist als Serie schon hintergrundmäßig extrem wichtig, für auch für die Spieler gerade, um eine Stimmung und eine Ahnung davon zu haben, weil keiner von uns, also keiner von den Spielern hat die ganzen George Martin Bücher gelesen. Nicht alle, nein, aber jetzt gucken sie alle wenigstens die Serie. Genau. Ja, ich meine, ich nehme das halt hauptsächlich auch aus den Serien, bzw. aus dem Buch gerade, weil ich bin jetzt gerade im letzten Band, was jetzt noch erschienen ist, also Dance of the Dragons. Dance of the Dragons heißt es. Vor 2 Jahren ist, glaube ich, erschienen oder sowas. Ja. Ne? Ja. Das lese ich ja gerade, bzw. ich höre es gerade und da ziehe ich meine bestimmte Plots oder sowas ziehe ich mir da auch mal ein bisschen raus. Dann halt also Anlehnungen und so weiter. Als Lustiges über Game of Thrones habe ich eigentlich so den ganzen Hintergrund gar nicht so im Kopf gehabt. Ich wollte nur eine bestimmte Sache haben. Halt dieser diese falsche Beschuldigung des Mordes wollte ich eigentlich haben. Das war so mein Hauptding, damit dort Krieg entsteht. Aber warum das eigentlich passiert ist, habe ich mir gar nicht überlegt. Und Tommy offenbart seine Vorbereitungsschwächen. Ja, so ein bisschen. Na, ich wollte einfach nur das haben und habe mir gar nicht drüber nachgedacht. Und letztlich habe ich eine Figur eingeführt. Also da warst du sogar noch dabei. Habe ich eine Figur eingeführt, die ist mittlerweile aufs Spiel genommen worden, aber die lebt noch. Ja. Und also der neue Meister, ist der Gareth, der wurde rausgeschmissen. Haben sie jetzt einen anderen. Wegen nekromantischer Umtriebe oder was? Nein, weil er den Charakter vom Reini mit einem Dolch mit Basiliskengift bedroht hat. Was wahrscheinlich berechtigt war. Ja, und da ist mir halt aufgefallen, dass der eigentlich ganz cool ist und den habe ich dann jetzt so zu dieser grauen Eminenz im Hintergrund entwickelt. Mhm. Der anscheinend die Fäden in der Hand hat, zumindest vermuten, die Spieler haben das halt vermutet. Und dann habe ich einfach gesagt, das ist eine coole Idee, das mache ich. Mhm. Na gut. Und dann, ja, aber da sind wir wieder eigentlich bei was man von Serien adaptieren kann. Bei Akte X haben sie es ja genauso gemacht. Wir bauen einfach mal irgendwelche coolen Mystery-Elemente ein und das finden die Zuschauer cool. Und also bauen wir das aus. Und der Raucher wird von der Nebenfigur zum zentralen Part. Ja, ja. Zum Beispiel. Ja, das ist auch ganz typisch. Aber zum Beispiel bei Star wegen Antagonisten oder sowas. Ich finde es immer ganz wichtig, wenn du halt wirklich so Rollenspiele hast, die auf Serien basieren oder Filme, ne, wie Game of Thrones oder jetzt Star Wars, dass du immer so einen permanenten Antagonisten hast. Ist ja bei Star Wars gibt's ja auch zwei. Oder drei sogar. Mhm. Früher den alten, den einen Inquisitor, der ist ja mittlerweile abgemurkst. Jetzt der eine Admiral, der Admiral, und noch der eine Hutte. Und das schafft zum Beispiel Justified, finde ich einfach perfekt. Die haben, es gibt einen dauerhaften Antagonisten, der aber nicht nervig oder zu böse wird. Ja. Und es gibt immer so einen Serienantagonisten. Also jetzt schon über zwei Staffeln, einen Staffelantagonisten über zwei Staffeln, schon Vin Duffy, der so im Hintergrund auch Fäden zieht. Ja, und das ist dann immer so, der wird dann irgendwann besiegt und dann, beziehungsweise die Charaktere schaffen es nicht, ihn zu besiegen, müssen stärker werden, kommen dann wieder, verwandeln sich in Super Saiyajin Honeyblood. So, jetzt haben wir genug über unsere Lieblingsserien schwadroniert. Was sind eure Inspirationen, die ihr aus Serien nehmt? Was sind für euch die Gesetze der Serie? Erzählt uns ein bisschen was in den Kommentaren. Ja, könnt ihr machen. Sind wir schon bei 21 Minuten? Schon. Ja, ich finde, das passt perfekt, um bei einer kurzen Episode einfach mal Schluss zu machen. Ja, genau. Gut, macht's gut. Tschüssi. Ciao.